Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Arian Wendel von der antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin. Wir sind eine Berliner linksradikale Gruppe, die sich mit dem Realsozialismus und der Mobilmachung, der ideologischen Mobilmachung des deutschen Staates gegen die DDR und den realsozialistischen Versuch mobil machen. Darüber haben wir gearbeitet, darüber haben wir in der Gruppe diskutiert und wir sind zu dem Ziel gekommen, dass es sinnvoll ist, darüber eine Diskussionsveranstaltung zu machen. Die Diskussionsveranstaltung heute hier soll nicht die einzige bleiben. Wir haben vor, im Jahr noch mehrere Diskussionsveranstaltungen zu machen. Lass uns den Klingelbeutel einfach rumgeben. Die Leute werden es schon mitbekommen. Ja, und legt Scheine rein. Das macht nicht so eine unangenehme Soundkulisse. Ja, wie gesagt, wir als junge linksradikale Gruppe sind der Meinung gewesen, dass es sinnvoll ist, den Realsozialismus zu diskutieren im Rahmen dieser Mobilmachung zum 20. Jahrestag des Fall der Mauers. Und wir haben dazu versucht, den Aufruf der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration vor einer Woche, den wir zusammen mit der antifaschistischen Linken Berlin gemacht haben, in den Kontext zu stellen, deswegen auch die Mauern des Kapitalismus einreißen. Und wir wollen dieses Jahr noch mindestens bis zum 3. Oktober, wo die große Wiedervereinigungsfeier in Berlin stattfinden wird, Gegenstimmen zu dieser Wiedervereinigung zu Wort kommen zu lassen und dagegen auch Politik zu organisieren. Aber erstmal möchte ich euch heute hier willkommen heißen bei unserer Veranstaltung Die DDR und der realsozialistische Versuch. Wer sich von euch in den letzten Monaten getraut hat, den Fernsehapparat anzuschalten oder gar gezwungen war, das Haus zu verlassen, der wird unfreiwillig Bekanntschaft gemacht haben mit dem Mythos 89. Zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung werden wir von einem medialen Dauerfeuer über den historischen Freiheitskampf der Ostdeutschen beglückt. Erzählt wird die Geschichte eines unterjochten, ausgehungerten und eingesperrten Volkes, das auf heroische Art und Weise gegen ein autoritäres Unrechtsregime osteuropäischer Prägung aufbegehrte und Einigkeit und Recht und Freiheit für alle Deutschen erstritt. Und diese Geschichte wird leider nicht ein- oder zweimal erzählt, sondern tausendmal auf allen Kanälen, bis sie sitzt. Wir erleben gerade, wie diese melodramatische Story von der ersten erfolgreichen und obendrein auch noch friedlichen Revolution in Deutschland immer mehr zum nationalen Mythos aufgeblasen wird. Ziel ist es, wie immer, den ganzen Laden sinnstiftend zusammenzuhalten, gerade auch in Krisenzeiten. Die Insassen der Bundesrepublik, zumindest solche mit gültigen Papieren, sollen sich daran erinnern, wie schrecklich schmerzhaft es gewesen war, als Nation gespalten gewesen zu sein und was für ein wertvolles Gut es deshalb sei, jetzt endlich einer geeinten Nation anzugehören. Und zwar nicht irgendeiner dahergelaufenen Lumpennation aus den hinteren Reihen, sondern einer, die wieder ganz, ganz vorne mitspielt, nicht nur im Fußball und am Hindukusch. Und das funktioniert. Viele der Insassen der BRD finden das scheinbar so geil, dass es ihnen halbwegs egal ist, dass sie deutlich schlechter bei Kasse sind als vor 20 Jahren. Hauptsache, die deutsche Nation ist geeint und erfolgreich. Soziale Widersprüche zwischen den Klassen werden mit der trüben Brühe des Nationalismus ideologisch zugekleistert. Das ist ja auch aktuell ganz notwendig und dazu passen die Bilder der glücklichen Schnauzbartträger mit ihren Deutschlandfahnen am Brandenburger Tor im November 89 ganz gut. Gleichzeitig soll mit der Geschichte von der friedlichen Revolution das Image der Deutschen als Nation von Humanisten und Demokraten aufpoliert werden. Das hatte nämlich durchaus seine Kratzer bekommen. Okay, bei Hitler haben wir leider versagt, aber dieses fiese Moskauer Besatzerregime haben wir immerhin davongejagt. Ganz ohne Blutbad lautet die demokratische Legitimierungsfabel dieses neuen Deutschlands. Der Mythos vom erfolgreichen demokratischen Kampf gegen die zweite deutsche Diktatur impliziert natürlich den Blödsinn von der strukturellen Wesensverwandtschaft von Kommunismus und Faschismus. Extremismus und Totalitarismus-Theoretiker haben deshalb mal wieder Hochkonjunktur. Aber der Eifer, mit dem die Anhänger der freien Marktwirtschaft ihren ideologischen kalten Krieg gegen die DDR führen, muss vernunftbegabte Wesen verwundern. Immerhin ist dieser Gegner seit 20 Jahren tot. Da müssen Linkspartei-Regierungsmitglieder in Brandenburg reihenweise zurücktreten, nicht etwa, weil sie substanzielle Kritik am hiesigen Staatswesen haben, sondern weil sie verdächtigt werden, mal für ein anderes gearbeitet zu haben. Und obwohl sie ständig um Vergebung betteln und sich artig von der DDR distanzieren, wird ihnen von der demokratischen Öffentlichkeit keine Gnade zuteil. Das sogenannte Unrechtsregime in der DDR will die Bürtlerbehörde so intensiv aufarbeiten, wie das mit dem deutschen Faschismus aus wohldurchdachten Gründen in der frühen BRD unterlassen wurde. Keine Gnade den Tätern, Unter die DDR muss endgültig ein Schlussstrich gezogen werden. Nie wieder Sozialismus, lautet der Schwur vom Brandenburger Tor. All das ganze Tamtam hat das Ziel, die herrschende Gesellschaftsordnung als vernünftigste und einzig machbare darzustellen und ein für alle Mal klarzustellen, dass Antikapitalismus eine Schnapsidee ist, die schnurstracks entweder ins Chaos, ins Gulag oder ins Chaoten-Gulag führt. Im Gegensatz zum medialen und ideologischen Mainstream nimmt die Auseinandersetzung um die DDR und ihr Ende in der radikalen Linken keinen großen Platz ein. Die DDR und der Realsozialismus seien Vergangenheit, Mensch müsse sich auf die Zukunft orientieren. Viele sehen in der DDR keinen Bezugspunkt, keinen positiven Bezugspunkt linksradikaler Politik, sondern lediglich ein Staat gewordenes Ärgernis, das die Begriffe Kommunismus und Sozialismus diskreditiert hat und einem heute die Agitation versaut. Dort sei schließlich auch mit Staat, Nation und Marktmechanismen hantiert worden. Alles war schrecklich repressiv und autoritär und nein, nein, nein, das war nicht der Kommunismus. Damit will Mensch nichts zu tun haben. Heute heißt Kommunismus hedonistische Strandparty und nicht mehr sibirische Kälte. Wir finden, dass Mensch es sich so etwas einfach macht. Wir als antifaschistische revolutionäre Aktion Berlin sind nicht nur der Meinung, dass es notwendig ist, dem großdeutschen Erinnerungsspektakel etwas entgegenzusetzen, sondern dass wir dabei auch über den realsozialistischen Versuch in der DDR und sein Scheitern sprechen müssen. Wir müssen die Frage stellen, was die DDR war, wie es mit ihrem emanzipatorischen Gehalt aussah und warum die Herrschenden noch heute solch einen Hass auf sie haben. Eingeladen haben wir dazu drei Menschen, die als radikale Linke die DDR und ihr Ende aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen haben. Zum einen Herbert Mieslitz. Herbert war 89 in der Vereinigten Linken, VL, aktiv. Die VL stellte den linken Flügel der damaligen Oppositionsbewegung in der DDR dar und kämpfte für eine demokratische Reform des Sozialismus. Ingo Höhmann war Berufsoffizier der Nationalen Volksarmee und versuchte in den bewaffneten Organen die sozialistischen Errungenschaften und den Arbeiter- und Bauernstaat zu verteidigen. Und zuletzt Inge Wied, sie kommt aus der westdeutschen Linken, hat eine gewisse Zeit in der DDR gelebt. Warum und wie es dazu gekommen ist, dazu wird sie selber was sagen und sich vorstellen. Mit diesen drei Menschen, deren Biografien auf unterschiedlichste Weise mit der DDR und ihrem Ende verknüpft ist, wollen wir uns heute der Frage nach dem Charakter der DDR und dem Grund für ihr Scheitern widmen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn die drei uns was darüber erzählen, wie sie die Zeit zwischen dem 9. November 89 und dem 3. Oktober 90 erlebt haben und wie diese Zeit und ihre Auswirkungen mit 20 Jahren Abstand betrachtet werden. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch etwas zum Ablauf. Erst werden die drei Podiumsgäste jeweils ihre Position zur DDR darlegen. Dann öffnen wir die Diskussion fürs Publikum. Und da muss dann darauf geachtet werden, dass wir das mitschneiden. Also wenn ihr nicht wollt, dass das dann mitgeschnitten wird, müsst ihr uns ein Zeichen geben, ein eindeutig interpretierbares Zeichen. Und dann darf das Podium nochmal was sagen. Dann wird wieder diskutiert und dann lassen wir den Saal von unseren Schlägertrupps räumen. Wir hoffen also auf eine kontroverse, aber sachliche und faire Diskussion. In diesem Sinne würde ich jetzt gleich bitten, Herbert Mieslitz von der Vereinigten Linken, der DDR, dem linken Flügel der DDR-Oppositionsbewegung, zu beginnen, wie er die DDR gesehen hat, wie er da aufgewachsen ist, wie er dazu in Opposition gekommen ist und was er heute zu dem ganzen Thema zu sagen hat. Jo, Herbert, fängst du gleich an? Danke.